Am nächsten Morgen fand eine Nachbesprechung auf dem Schulhof statt. Tarzan, Karl und Klößchen waren ausnehmend müde, während Gabi munter war wie eh und je. Ausführlich hatten ihr die Jungs erzählt, was letzte Nacht geschehen war.